nennt mich auch Faschist, obwohl er gar nicht weiß, was das überhaupt ist. Doch mit Urteilen ist man ja so schnell bei der Hand. Vorwürfe, die man mir dort macht. Für ein Gespräch langt es schon längst nicht mehr. Verständnis wurde mir nicht entgegengebracht. Man meint, es wäre meine eigene Schuld und ich raubte allen die Geduld. Denn mit der Gesinnung könnte ich im Leben nur Verlierer sein. Und sie sprechen über mich. Die gespielte Freundlichkeit und das Heucheln sind für mich wie ein Stich. Der Staatsschutz sagt auch schon guten Tag und dass ich Verständnis dafür haben mag. Denn man meint es gut und ist um unsere Demokratie besorgt. Ist ja so besorgt. Feindlich sieht mich alles an, dies Geschwätz ist mir hier